Hintergrundpolitik. Heute Tag der Entscheidung. Angela Merkel soll die erste deutsche Bundeskanzlerin werden. Eine Sendung von Jacqueline Beusen und Stefan Detjen. Frau Merkel, was wollen Sie jetzt? Sie werden Kanzlerin des Deutschland. Wie geht es Sie? Wirklich, wie geht es Ihnen? Wirklich. Wir sind neugierig, sehr, sehr neugierig. Ja, also ich, erstens, mir geht es gut, um Sie erstmal. Zweitens, ich glaube, dass sehr, sehr viel Arbeit vor uns liegt. Die amerikanische Journalistin kann es nicht fassen, was sie auf der Pressekonferenz der Union heute Nachmittag in Berlin erlebt. Endlich entlädt sich die Spannung. Endlich müssen nicht mehr nur Gerüchte kolportiert werden. Das Warten hat ein Ende. Die CDU-Vorsitzende ist tatsächlich drauf und dran, in die Annalen einzugehen. Allein sie selbst zeigt keine Begeisterung, von Euphorie ganz zu schweigen. Angespannt wirkt Angela Merkel, weder hochkonzentriert wie noch in den Tagen zuvor, noch erleichtert. Den Satz, ich freue mich darüber, die erste Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland zu werden, bringt sie nicht über die Lippen. Und doch ist sicherer denn je, die 51-jährige Quereinsteigerin aus dem Osten hat ihr so konsequent verfolgtes Ziel, die Kanzlerschaft, nunmehr erreicht. Ihre Aufgabe wird es sein, die zweite große Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik zu führen. Also ich habe sie ja, als ich Parteivorsitzender wurde, nachdem Bundeskanzler Kohl die Wahl verloren hatte, habe ich sie als Generalsekretär vorgeschlagen. Und ich habe schon im Jahr 1999 öffentlich gesagt, ich glaube, sie wird die erste Frau sein, die in Deutschland Bundeskanzlerin wird. Auch wenn Wolfgang Schäuble, Vorgänger Merkels an der Spitze der Partei, das politische Talent der künftigen Kanzlerin früh erkannt haben will, dass ihre Durchsetzungskraft und ihr Verhandlungsgeschick eines Tages sogar bis zu einem Amtsverzicht Gerhard Schröders reichen würde, das konnte auch der mögliche neue Innenminister freilich nicht erahnen. Obgleich er Angela Merkels Schritte in die westdeutsche Politik von Beginn an wohlwollend begleitet hat und zugleich auch ihr Opfer wurde, ebenso wie Altkanzler Helmut Kohl. Von ihm sagte sie sich und die Partei im Zuge der Spendenaffäre los. Als es opportun erschien, inszenierte sie dann aber auch die Versöhnung. Auf der Feier zum 60. Jahrestag der Gründung der CDU im vergangenen Sommer führte Helmut Kohl gar als Beleg dafür, dass die Union die Partei der Einheit ist, die Karriere seines Schützlings an. Liebe Frau Merkel, mit Ihrer Wahl zum Kanzlerkandidaten hat die CDU-CSU eine gute Wahl getroffen. Früher Förderer Merkels noch zu Ostzeiten war auch Rainer Eppelmann. Zur Jahreswende 1989-90 war der Pastor Minister ohne Geschäftsbereich in der Regierung Modrow. Eppelmann war einer der Mitgründer des Demokratischen Aufbruchs, einer kleinen, evangelisch geprägten Gruppe, die im Frühjahr 1990 als Juniorpartner der CDU in die erste und letzte demokratisch legitimierte Regierung der DDR eintritt. Ich bin relativ sicher, wenn mich damals jemand gefragt hätte, wie findest du die Angela Merkel? Dann hätte ich den Namen gewusst, hätte gesagt, eine junge Frau, von der ich gut finde, dass sie kommt und nicht wartet, bis irgendein Posten fertig ist oder so. Und dass sie gefragt hat, kann ich hier mithelfen? Ich habe den Eindruck, hier gibt es jetzt ein Stück Aufbruch in diesem Land, den es vorher nicht gegeben hat und ich möchte daran teilnehmen. Angela Merkel hatte bis zum Fall der Mauer als Wissenschaftlerin am Zentralinstitut für Physikalische Chemie der Ostberliner Akademie der Wissenschaften gearbeitet. Der revolutionäre Umbruch ist für Merkel biografische und berufliche Weichenstellung. Im Wahlkampf zur Volkskammerwahl vom März 1990 zeigt sie Organisationstalent, wird stellvertretende Sprecherin der Regierung von Lothar de Maizière. Auch als Helmut Kohl die junge Abgeordnete als Ministerin für Frauen und Jugend in sein Kabinett beruft, schreiben das viele Beobachter und Weggefährten noch allein der Tatsache zu, dass Merkel als junge Protestantin aus Ostdeutschland vor allem die Proporzanforderungen des Kanzlers perfekt erfüllt. Ich bin 1990 in die Politik gekommen. Ich habe vieles von Helmut Kohl gelernt. Es war eine tolle Zeit, mit dem Eintritt in die Politik Minister sein zu können in einem Kabinett von Helmut Kohl. Das waren nicht die schlechtesten Jahre für Deutschland. Es waren im Übrigen auch nicht die schlechtesten Jahre für die neuen Bundesländer. In der Presse wird Merkel als Kohls Mädchen bespöttelt, auch als sie der Kanzler vor die nächste, größere Herausforderung stellt. Nach der Bundestagswahl im Herbst 1994 wird die Physikerin Bundesumweltministerin. Rainer Eppelmann. Ich kann mich noch erinnern, wie eine Fülle von Journalisten aus der Bundesrepublik Deutschland über sie hergefallen sind, sich über sie lustig gemacht hat, als sie Nachfolgerin von Klaus Töpfer geworden ist, weil man ihr einfach nicht zugetraut hat, dass sie das Format hat. Das heißt, sie ist mit der Aufgabe jeweils gewachsen. Das hängt ganz sicher mit ihrem Ehrgeiz zusammen, mit ihrer Bereitschaft zu lernen, sich Neuen zu öffnen zusammen. Das hängt ganz sicher auch mit ihrem hohen Grad an Intelligenz zusammen. Sie kann sich sehr schnell in auch komplizierteste Themen einarbeiten und in die Fähigkeit, die sie hat, dies verbal so umzusetzen, dass das auch Leute verstehen können, die nicht jeden Tag mit dieser Problematik was zu tun haben. Nicht nur das. Die politischen Beobachter verblüfft Merkel durch die Beharrlichkeit, mit der sie 1995 die Kyoto-Nachfolgekonferenz in Berlin leitet. Auch in ihrem Ministerium zeigt Merkel Machtwillen. Sie entlässt ihren für seine Eigenwilligkeit bekannten Staatssekretär Strothmann. Ich habe Demut auch in meiner Ministerzeit sicherlich gelernt. Ich glaube, in dieser Hinsicht war Helmut Kohl ein sehr guter Lehrer, weil er über viele, viele Jahre als Bundeskanzler die Bodenständigkeit nicht aufgegeben hat. Sie ist besser als Kohl, weil sie weniger emotional handelt. Resümiert der ehemalige FAZ-Korrespondent Karl Feldmeier. Nüchtern erkennt Angela Merkel, dass sich die Ära Kohl dem Ende zuneigt. 1998 ist sie längst über die Physikerin und Fachpolitikerin hinausgewachsen. Eines aber lässt sie vermissen. Programmatisches Profil, Klarheit in ihrer politischen Aussage, mehr als die Identifikation mit dem Programm ihrer Partei. Wir wissen nicht, wofür sich Frau Merkel interessiert, mit einer Ausnahme, für die Macht. Sie ist eine ganz ausgeprägte Machtpolitikerin, eine Persönlichkeit mit einem großen Willen, Macht zu erwerben und mit einer großen Disziplin und analytischen Begabung. Das sind die drei Punkte, die mir an Frau Merkel als herausragend auffallen. Frau Merkel tut alles das, was sie tun muss, um an die Macht zu kommen. Das ist für sie das Kriterium. Danach richtet sie sich aus. Und sie hat eine selten ausgeprägte Fähigkeit, Sachverhalte zu erfassen, zu beurteilen und sofort, ohne zeitlichen Verzug, daraus sich selbst die Antwort zu geben unter dem Gesichtspunkt, was nutzt mir das, was schadet mir das, wo ist eine Gefahr für mich. Also sozusagen die Lagebeurteilung und die Schlussfolgerung praktisch zeitgleich vorzunehmen und das sehr intellektuell diszipliniert, völlig frei von emotionalen Dingen. Die ganze Persönlichkeit will emotional die Macht haben, das ist ganz klar. Aber auf dieser Grundlage arbeitet sie dann verstandesmäßig, ich möchte fast sagen kalt, ganz diszipliniert, ganz, wenn Sie so wollen, wissenschaftlich. Nach dem Regierungswechsel 1998 beruft der neue CDU-Vorsitzende Wolfgang Schäuble Merkel zur Generalsekretärin. Sie war eine, oder sie ist noch eine großartige Generalsekretärin. Ich bin ja von vielen ein bisschen schief angesehen worden, als ich sie vorgeschlagen habe als Generalsekretärin. Sie hat es hervorragend gemacht und sie hatte ein solches Zutrauen und Vertrauen in der Partei, in allen Teilen, in der Öffentlichkeit, das ist eine hervorragende Voraussetzung. Und sie verkörpert eine andere Art der Kommunikation. Sie ist frischer, neuer und das ist eine großartige Chance für die Union. Schäuble ahnt nicht, mit welcher kühlen Entschlossenheit Merkel die Spendenaffäre als Chance für sich nutzen wird. Die Generalsekretärin wagt, einen Schuldigen zu benennen. Sie opfert ihren politischen Lehrmeister Helmut Kohl und wählt dafür einen ungewöhnlichen Weg. Im Alleingang sucht sie den Kontakt zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Frau Merkel rief mich damals an und sagte, ich würde gerne zu der Situation bei Ihnen im Blatt etwas sagen. Wollen wir ein Gespräch führen? Schlage ich vor. Oder wenn Sie wollen, könnte ich auch einen Artikel selber, also ein eigenes Stück schreiben. Da sage ich, haben Sie denn schon eins? Ja, sagte ich, habe eins. Da sage ich, dann geben Sie es doch her, es ist doch viel authentischer in dieser Situation, einen Namensartikel von Angela Merkel zu haben, als ein Gespräch mit Karl Feldmeier. Und dann hatte ich ein paar Minuten später das Manuskript und habe es nach Frankfurt geschickt und dann nahm das sofort seinen Lauf, was ja auch nicht weiter verwunderlich ist. Und das war wirklich eine Zäsur in mehrfacher Hinsicht. Am 22. Dezember 1999 erscheint in der FAZ ein Namensartikel von Angela Merkel, in dem sie ihre Partei ermutigt, den Kampf mit dem politischen Gegner in Zukunft ohne den Ehrenvorsitzenden Helmut Kohl zu führen. Die Partei muss also laufen lernen, muss sich zutrauen, in Zukunft auch ohne ihr altes Schlachtross, wie Helmut Kohl sich selbst gerne genannt hat, den Kampf mit dem politischen Gegner aufzunehmen. Sie muss sich wie jemand in der Pubertät von zu Hause lösen, eigene Wege gehen. Ein solcher Prozess geht nicht ohne Wunden, ohne Verletzungen. Die Generalsekretärin hat einen großen Coup gelandet, ohne Absprache mit ihrem Parteivorsitzenden Wolfgang Schäuble. Es war also eine Notlage aus meiner Sicht. Und insofern empfand ich es als meine Aufgabe als Generalsekretärin, diesen Schritt zu wagen, ohne genau zu wissen, wie das endet. Die Generalsekretärin organisiert eine Reihe von Regionalkonferenzen und schafft sich selbst die Bühne, auf der sie zur Hoffnungsträgerin für die orientierungslosen und verstörten Unionsanhänger wird. Frau Dr. Merkel, Sie sind die Veränderung. Getragen von dieser Kraft bitte ich Sie, ziehen auch Sie den Kampfanzug an. Es wird jetzt Zeit für die Frauen. Angela Merkel kann sich nun der Zustimmung der Unionsmitglieder sicher sein. Auf dem Essener Parteitag im April 2000 wird sie zur CDU-Vorsitzenden gewählt von 96% der Delegierten. Sie ist sich auch bewusst, dass sie damit die Lebensplanung ihrer Parteifreunde, die das Gleiche sich vorgenommen hatten, ich nenne beispielsweise Herrn Koch, ich nenne Herrn Wulff, ich nenne Herrn Müller, wegen der Tatsache, dass sie alle relativ gleichaltrig sind, dass sie damit Lebensplanungen durchkreuzt und es mit dem Ehrgeiz von Personen in Konflikt gerät, über Kreuz gerät, mit einem Ehrgeiz, der genauso legitim ist, ja, der legitimer ist als ihrer. Denn diese Leute sind als Schüler in die Schülerunion und als Studenten in den RCDS eingetreten und haben eine lange Berufsplanung, wenn man das so nennen darf, aufgebaut. Die ostdeutsche Physikerin hat die Parteispitze erklommen. Sie zelebriert sogar eine vermeintliche Versöhnung mit Helmut Kohl. In der Wahl ihrer Generalsekretäre aber unterlaufen ihr Fehler. Ruprecht Polenz muss gehen, Laurenz Mayer brüskiert sie und nicht zuletzt muss sie den Vorsitzenden der Bayerischen Schwesterpartei domestizieren. Natürlich hat Frau Merkel eine hohe Kompetenz und auch eine Kompetenz für eine Kanzlerkandidatin, aber es geht jetzt um Fragen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, um Fragen der Arbeitslosigkeit. Die K-Frage beschäftigt die Republik. Wer fordert Gerhard Schröder im Jahr 2002 heraus? Lange hält sich die CDU-Vorsitzende bedeckt, um im letzten Augenblick für viele verblüffend Edmund Stoiber den Vortritt zu lassen. Mit dem Verzicht auf die Kanzlerkandidatur im Jahre 2002 zugunsten des bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber hat die damals 48-Jährige erneut eine entscheidende Weiche für sich gestellt. So der Bonner Politikwissenschaftler Gerd Langguth, CDU-Insider und Autor einer im Sommer erschienenen Merkel-Biografie. Das war für sie der strategische Fixpunkt, weil sie auf diese Weise auch die Fraktion eben unter sich bekommen konnte. Und dann sind immer mehr eben die potenziellen Opponenten, wurden dann sozusagen beiseite gefegt. Also Merz war ja mit der wichtigste, aber sie hat ja auch dafür gesorgt, dass eben nicht Schäuble, sondern Köhler Bundespräsident wurde. Damit hat sie aber auch Schäuble demontiert, die sich ja herzlich in großer Abneigung inzwischen verbunden sind. Ja, und dann hat sie natürlich auch Herrn Seehofer demontiert, der ja in dieser ganzen Frage der Sozialpolitik einen völlig anderen Kurs steuert als Frau Merkel. Also mit ihr, es ist nicht einfach umzugehen, insofern, als sie dann doch letztlich sich durchzusetzen weiß. Und damit hat sie sich keine Liebe und Sympathie, keine emotionale Unterstützung in dem Sinne erworben, aber sie hat sich großen Respekt erworben. Und wissen Sie, jetzt ist die Macht des Faktischen vorhanden. Die Oppositionschefin strickt das Personaltableau der Union systematisch um. In der Fraktionsspitze schart Merkel Vertraute wie Wolfgang Bosbach oder Hildegard Müller um sich, bindet potenzielle Kritiker wie Volker Kauder ein und drängt unversöhnliche Gegner wie Friedrich Merz aus dem Zentrum der Macht. Inhaltlich aber bleibt die Vorsitzende auch für Beobachter wie Gerd Langguth und Karl Feldmeier weiter im Wagen. Ja, das war, als ich mein Buch, meine Biografie über Frau Merkel geschrieben habe, das eigentlich vielleicht das Schwierigste herauszufinden, wo steht sie eigentlich, was will sie, was ist ihr Programm. Es ist eine der auffallenden Schwachpunkte aus meiner Sicht von Frau Merkel, dass sie sich zwar in Einzelpunkten, Atomkraftwerke zum Beispiel oder Krankenversicherungsreform, hat sie Position bezogen. Aber sie hat keine Vorstellung vermittelt davon, wie sie das Land gestalten will. Dennoch, je mehr sie ihre Macht festigt, umso freier positioniert Merkel sich und ihre Partei. Gegen innerparteiliche Widerstände grenzt sie sich im Irak-Konflikt von der Politik der rot-grünen Bundesregierung ab und stellt sich offensiv an die Seite der USA. Es ist zu einem Punkt gekommen, an dem entschieden werden musste und an dem ich zu der Meinung gekommen bin, dass dieser Krieg, diese militärische Auseinandersetzung jetzt unvermeidbar war und dass der Schaden, der aus einem Nichthandeln, aus einer Inaktivität der Staatengemeinschaft entstanden wäre, größer gewesen wäre. In einer Grundsatzrede zum 3. Oktober 2003 entwirft Angela Merkel ihr politisches Glaubensbekenntnis. Die CDU-Vorsitzende beruft sich auf die ordnungspolitischen Grundsätze Ludwig Erhards, verknüpft sie mit ihrem eigenen biografisch geprägten Freiheitsverständnis und kündigt damit den sozialpolitischen Konsens der alten Bundesrepublik auf. Nein, in unserer heutigen Zeit geht es um einen erweiterten Gerechtigkeitsbegriff. Um Leistungsgerechtigkeit zwischen Staat und Bürger. Handstreichartig erklärt Merkel die unionsintern umstrittenen Reformvorschläge der Herzog-Kommission zur Gesundheits- und Sozialpolitik zur verbindlichen Parteilinie. Da hat Frau Merkel etwas, was ja relativ selten geworden ist. Sie hat auch den Mut zu unpopulären. Die Bereitschaft, sich programmatisch gegen den bürgerlich-konservativen Mainstream der Union zu stellen, hat Merkel auch in der Vergangenheit bewiesen. Als junge Frauen- und Jugendministerin sprach sich die ehemalige DDR-Bürgerin mit Sozialdemokratinnen und Grünen für ein liberalisiertes Abtreibungsrecht aus. Als CDU-Generalsekretärin versuchte sie, ihrer Partei ein modernes Familienbild nahezubringen. Angela Merkel wollte der CDU den Zugang zu neuen, jüngeren, urbaneren Wählergruppen öffnen. Der Versuch allerdings schlug fehl. Der Wahlkampf mündete in ein Fiasko für die Kandidatin der Union. Ihr Ergebnis blieb noch hinter dem von Edmund Stoiber aus dem Jahr 2002. Gerade ihr undogmatisches Freiheitsverständnis ist weiten Teilen des christdemokratischen Establishments bis heute fremd geblieben. Ihr fehlen Schröders staatsmännisches Auftreten und die Wärme einer Politikerin, die gezielt den Sozialstaat reformieren kann. Karl Feldmeier. Helmut Kohl hat zwar das Versprechen der geistig-moralischen Wende nach meiner Beurteilung nicht eingehalten, aber er hat es zumindest gegeben, hat damit sozusagen die Fantasie freigesetzt und die Unterstützung all derer gewonnen, die diese geistig-moralische Wende nach der 68er-Revolution gehabt hätten. Und die Ära Erhard und Adenauer war von dem Faszinosum Wohlstand für alle geprägt, ein Versprechen, das eingehalten wurde. Wenn Frau Merkel wirklich Erfolg haben will, wenn der Einstieg gelingt, der wird ganz stark davon abhängen, dass die CDU unter ihr wieder in die Rolle das Land und das Bewusstsein prägenden politischen Faktors kommt. Das selbstgewisse Pathos, mit dem Helmut Kohl einst die geistig-moralische Wende proklamierte, ist der Naturwissenschaftlerin Angela Merkel fremd. Ebenso wenig wie Kohl lässt sie Kritik an ihrem Führungsstil zu. Allein Kohl duldete, anders als Merkel, auch starke innerparteiliche Gegenspieler. Bisher konnte Angela Merkel eine tiefere Analyse der Gründe für ihr niederschmetternd schwaches Abschneiden bei der Wahl am 18. September umgehen. Sobald die Regierung gewählt wird, werden die innerparteilichen Kritiker wieder laut werden. Angela Merkel wird auch als Kanzlerin Zielscheibe der Attacken aus den eigenen Reihen. Von Angriffen der neuen Opposition und den Anwürfen der bundesrepublikanischen Leitartikler gar nicht zu reden. Kein Wunder also, dass die künftige Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland nach der Anstrengung des Wahlkampfs, dem Schock am Wahltag und der ersten Verhandlungsrunde mit den Sozialdemokraten ihre Laune dämpft. Trotz beharrlicher Nachfragen auch ausländischer Journalisten. Wir sind vom dänischen Fernsehen. Was hat schon Ihre Gefühle, Frau Merkel? Welche sind Ihre Gefühle? Ist heute ein glücklicher Tag für Deutschland? Sind Sie eine glückliche Frau? Come on. Ich habe es ja eben schon gesagt. Ich bin guter Stimmung, aber weiß, dass viel Arbeit vor uns liegt. Und da wird viel Verantwortung auf einen zukommen. Und ansonsten, es wäre ja nun ganz schlimm, wenn ich jetzt griesgrämig wäre. Also ich bin guter Stimmung und willens, etwas zu machen. Das war Hintergrundpolitik. Heute Tag der Entscheidung. Angela Merkel soll die erste deutsche Bundeskanzlerin werden. Eine Sendung von Jacqueline Beusen und Stefan Detjen. Redaktion Hans-Jürgen Bartsch. Morgen im Hintergrundpolitik das Flüchtlingsdrama in Spaniens Exklaven in Afrika.